Fünftens, das Sonne-Löwe-Prinzip. Kreativität, Ausstrahlung, Mitte. Licht, Zentrierung, Zentrum. Einheit, Vollkommenheit. Kraft, Macht, Charisma. Selbstverwirklichung, positive Anerkennung. Anführer, natürliche Autorität. Ursprung allen Seins. Strahlen, Anziehungskraft. Selbstbewusstsein. Beeindruckend. Vergnügt, begeistert, mitreißend. Großzügigkeit, Kreativität. Schatten. Arroganz, Abgehobenheit, Dominanz, Herrschsucht. Egozentrik, zu sehr sich selbst statt die Mitmenschen sehen. Erste Geige spielen wollen. Bewunderungsheischend. Falscher Glanz, Narzissmus. Willkürlich. Selbstüberschätzung, Peinlichkeit. Ruhmsucht, Machtsucht. Mehr scheinen als sein. Auf das urweibliche Mondprinzip, das nur reflektiert und spiegelt, folgt nun mit dem Sonnenprinzip ein urmännliches, das vom Abstrahlen aus seiner Mitte lebt, dem Ausstrahlung und Charisma anhaften. Es will Eindruck machen und sich als Zentrum fühlen, wie es in seinem auf die Mitte zentrierten Sonnensymbol deutlich wird. Dazu muss sein archetypisch männlicher Vertreter in die Mitte des Mandalas. Und dort will er noch hervorstechen, glänzen und sich mit Ruhm und Ehre selbst verzieren. Er ist aber auch der Kreative, der Künstler und Star, der auf der großen Bühne des Lebens steht und Eindruck macht. Das Material und Metall dieses Urprinzips ist Gold. Und insofern liegen die goldenen Zeiten dieses Typs eher in der Vergangenheit, wo man die Welt eroberte auf der Suche nach dem Eldorado, dem Goldland. Wegen diesem gelben, glänzenden Metall unterwarfen sich Spanier und Portugiesen ganz Lateinamerika, rotteten in ihrer Goldgier Kulturen wie Inkas und Asketen aus. Heute hat Geld dem Gold ganz eindeutig den Rang abgelaufen. Gold ist nur noch ein Schimmer einer Erinnerung an alte goldene Zeiten, wo es nicht nur das Symbol für alles Wertvolle war, sondern auch das Zahlungsmittel schlechthin. Heute ist es nicht einmal mehr Ersatzwährung im Hintergrund. Zu Zeiten des Sonnenkönigs Louis XIV, Ludwigs des 14., der von sich noch sagen konnte, l'État, c'est moi, der Staat bin ich, drehte sich alles um diesen Alleinherrscher, der Mitte und Zentrum seines Reiches war, um den alles kreiste und natürlich um den Louis d'Or, den goldenen Ludwig, der noch physisch glänzend seinen Wert repräsentierte. Das waren Zeiten, wo jeder Fürst versuchte, wenigstens als kleiner, absolutistischer Sonnenkönig zu erscheinen. Wo, wer immer konnte, seinen eigenen Goldschatz hortete. Zeiten auch, wo sich Löwe-Sonnentypen noch viel mehr Freude an eigenem Glanz und Gloria und natürlich Gold leisten konnten und die materielle Fülle ihres Lebens ganz offen in einer Prunksucht demonstrierten, die viel Gold verbrauchte. All das verfehlte seine Wirkung auf die Untergebenen nicht, obwohl diese darunter fast immer zu leiden hatten. In der Übergangszeit der Macht vom Gold zum Geld standen Dynastien wie die Fugger, die selbst Könige in ihre Macht bekamen durch die Fülle ihres Goldgeldes. An ihnen scheint aber auch schon die erlöste Ebene auf, wo die Geldfülle zu Großzügigkeit wird. Und die Fugger in Augsburg die sogenannte Fuggerei bauten, eine Siedlung, wo ärmere Mitmenschen trotz ihrer Armut menschenwürdig und günstig leben konnten. Diese Fuggerei gibt es bis heute und sie erinnert an eine wundervolle Eigenschaft des Sonnenprinzips, das alle und alles auf diesem Planeten leben lässt. Großzügigkeit mit Kreativität gepaart ist eine himmlische Erlösung des Sonnenprinzips in Bezug auf materielle Fülle. Wer sich fast alles leisten kann, könnte die Fülle der Materie nutzen, nach der Verwirklichung seiner materiellen Träume sich Zugang zu den 11 anderen Prinzipien zu verschaffen und diese in ihrer konstruktiven Ausprägung verwirklichen. Dazu ist die Mitte des Mandalas, das angestammte Domizil des Sonnenprinzips, die ideale Position. Und es ist seine ureigene. In der Regierung entspricht dem Sonnenprinzip der allmächtige Kanzler. Auf dem Gegenpol des Uranus-Prinzips liegt das Ideal der Demokratie, der Herrschaft aller. Das bedürftige Volk gehört zum Mondprinzip. Aus der Mitte des Kreises betrachtet ist alles gleich nah oder fern und jedenfalls erreichbar, und auf diese Mitte ist auch alles andere fixiert. Und wie immer ist das Schattenprinzip nahe und erscheint bei so viel Glanz und Gloria natürlich besonders düster. Das hier häufig vertretene Motto »Tut Gutes und lasst es alle wissen« beinhaltet eine erst auf den zweiten Blick deutlich werdende Ego-Falle. Und natürlich gehört das Ego mit seinem Entwicklungspotenzial zum Selbst, zum Sonnenprinzip. Mit obigem Spruch karikieren sich Mitglieder einiger Service-Clubs selbst, in denen sich Reiche und Einflussreiche sammeln oder solche, die es werden wollen. Schon Namen wie Lions, Englisch für Löwe, das zum Sonnenprinzip gehörende Tierkreissymbol, sagen urprinzipiell alles. Rotarier tragen gleich das Mandala im Namen, um dessen und ihre Mitte sich alles drehen sollte. Typischerweise nehmen sie nur die Ersten und Besten aus jedem Bereich bei sich auf, der Sonnenclub schlechthin. Simply the best, singt Tina Turner dazu. Großspurigkeit gehört hierher und natürlich zu den Schattenseiten wie Größenwahn und Großmannsucht. Dabei ist demonstrative Großzügigkeit natürlich insgesamt gesehen besser als gar keine. Aber während sie von Mitmenschen und Mitwelt spricht, zielt sie doch auf die Befriedigung des eigenen Egos. Dieses ist häufig nicht nur großspurig und protzig, sondern auch unglaublich raffiniert. Das Ego zum Selbst zu wandeln, ist die größte unserer Aufgaben und eines Königs auf allen Gebieten würdig. Eine schöne Beschreibung des erlösten Sonnenprinzips findet sich in der Gralslegende in dem Satz: Der König und sein Land sind eins. In der Gralsrunde sitzen 12 Ritter, wie die 12 Jünger und Lebensprinzipien, um den Gralstisch versammelt, der das Ganze und den ganzen Erdkreis repräsentiert, während der König, Artus, die Mitte ist. Solange der König in seiner Mitte ruht, bleibt alles auf sie zentriert und im Lot. Wird er eins mit allem, mit dem ganzen Reich, ist sein Weg vollendet und er hat Vollkommenheit erreicht. Dann braucht er keine güldene Krone mehr, in der wertvolle Edelsteine blitzen, dann ist sein Kronenchakra offen. Und er strahlt Einheit und Vollkommenheit über sein natürliches Charisma aus. Materielle Kronen sind dafür sowieso nur ein schwacher Ersatz.